Es gab Tage, an denen wünschte John Dee, er wäre nie einem Engel begegnet. Dabei war das der Höhepunkt seines Lebens gewesen, die Erfüllung eines Traums, das Göttliche zu berühren. Doch zu welchem Preis? Mit schmerzenden Gliedern kletterte er die Stufen zum Dachboden hinauf. Das Licht des Kandelabers, den er dabei hatte, verscheuchte die Schatten. Wie sehnte er sich danach, in England zu sein, nicht hunderte von Meilen von zu Hause entfernt. Er wusste, was die Leute in Trebon hinter seinem Rücken über ihn sagten. John Dee, der Alchemist, der Zauberer, der Verrückte. Das hielt sie jedoch nicht davon ab, zu ihm zu kommen, um sich Mittelchen und Tränke zu holen. Den heutigen Tag hatte er damit vergeudet, eine Tinktur für Burggraf Rosenbergs Frau herzustellen, weil der Mann die fruchtlose Hoffnung hegte, sie würde dann endlich ein Kind empfangen. Die schalt sich selbst, als er die Tür zum Dachboden öffnete. Er war gesegnet worden. Da war es doch nur recht und billig, dass er seine Gaben zur Verfügung stellte. Er schlüpfte hinein und schloss sich ein. Der Raum war dunkel und leer, abgesehen von einem stabilen Stuhl und einem Spiegel mit goldenem Rahmen auf einem hölzernen Altar. Ehrfurchtsvoll näherte sich Dee dem Altar und stellte den Kandelaber vor dem schwarzen Glas auf. Die Beine des Stuhls knarrten, als er Platz nahm und sein Spiegelbild im flackernden Kerzenschein betrachtete. Ohne auch nur für einen Moment den Blick von dem Spiegel abzuwenden, begann er mit der Beschwörung. Sakare Zamram, Odo Sikle Kaha. Er wiederholte die Worte immer und immer wieder, und dabei wurde seine heisere Stimme allmählich lauter. Sakare Zamram, Odo Sikle Kaha. Beweg dich, zeig dich, eröffne mir die Geheimnisse deiner Schöpfung. Das Bild im Spiegel veränderte sich. Dee betrachtete nicht länger das Gesicht eines müden alten Mannes, sondern das einer wunderschönen Frau. Ihre Haut war wie Alabaster, ihre Augen funkelten wie Sternenschein. Dees Herz schien Flügel zu bekommen. Medinja! Oh, mein Engel, es ist gut, dich zu sehen. Gleichfalls, John Dee, entgegnete der Engel, dessen Stimme zugleich fern und nah klang. Was wünschst du von mir? Begierig beugte Dee sich vor. Zeig mir die Zukunft, Medinja. Zeig mir, dass ich nach Hause zurückkehren werde. Das kann ich nicht. Bitte, flehte Dee und strich mit den Fingern über die schwarze Oberfläche des Spiegels. Medinja schrie auf, doch es war zu spät. Nein, John, nicht! Die Macht der Vision warf ihn zurück. Bilder senkten sich in seinen Geist. Er sah eine Bibliothek mit leeren, umgestürzten Regalen. Die Wände zerfielen zu Staub und gaben den Blick auf das weite Hinterland frei. In der Ferne zog ein aufkommender Sturm herauf. Dee wirbelte herum. Medinjas Stimme hallte im Wind wider. Sag mir, was du siehst. Ich kann nicht. Sag es mir. Mordlake, meine Bibliothek. Sie haben alles mitgenommen, meine Bücher. Wer hat deine Bücher genommen? Ich weiß es nicht. Wieder veränderte sich die Welt. Kanonen donnerten, Holz splitterte. Er war auf einem Schiff. Unter seinen Füßen bäumte sich das Deck auf und um ihn herum erklang lautes Gebrüll. Victoria! Victoria! Die Spanier. Sie griffen an. Er versuchte, Alarm zu schlagen, aber er konnte nicht sprechen. Seine Lunge war voller Wasser. In der Tiefe ruderte er mit den Armen, sank weiter hinab und hinab, fort vom Licht. John! Medinjas Stimme holte ihn zurück. Um Atem ringend lag er ausgestreckt auf dem Boden der Dachstube, neben sich den auf die Lehne gefallenen Stuhl. John! Bist du da? Ja, krächzte er und hielt sich am Altar fest, um auf die Beine zu kommen. Ja, ich bin da. Was hast du gesehen? Fragte sie wieder. Die starrte in den Spiegel. Die Armada ist unterwegs. England wird fallen. Aber da war noch mehr. Jenseits des Geschreis und des Chaos seiner Vision war da noch etwas gewesen. Ein dunkler Schatten am Horizont, der den Himmel angebellt hatte. Er hatte das Ende der Welt gesehen. Dr. Who – Die verlorene Magie von Kevin Scott. Es liest Lutz Riedel. Eine Ratte huschte mit zuckenden Tasthaaren über den Boden. Sie folgte ihrer Nase, bis sie einen halbgegessenen Schiffszwieback auf dem Deck fand. Der Zwieback war fad und voller Rüsselkäfer, aber das kümmerte die Ratte nicht. Die Geräusche winziger nagender Zähne gesellten sich zu dem Knarren der Decksbalken und dem Klatschen der Wellen an den Rumpf. Ein neues Geräusch unterbrach das Festmahl der Ratte. Ein heiseres Wummern, das zugleich von überall und nirgends zu kommen schien. Der Nager quiekte furchtsam und huschte in den Schatten. Aus der sicheren Deckung eines aufgewickelten Seils sah er zu, wie eine große blaue Kiste in der Mitte des Frachtraums erschien. Auf dem Dach leuchtete eine Laterne und die Worte »Police Telephone Box« prangten in weißen Lettern über der großen Doppeltür. Die Tür öffnete sich und Licht ergoss sich in den vollgestopften Raum. Die Ratte flüchtete. Gerade als ihr schuppiger Schwanz in einem Loch in der Wand verschwand, trat ein Mädchen in einer knallengen Jeans und einem Superhelden-T-Shirt aus der Kiste und schaute sich um. »Doktor«, rief Alex Yao in die Kiste, »ich dachte, wir reisen nach England.« »Tun wir«, antwortete eine schroffe Stimme mit schottischem Akzent. »London, um genau zu sein, 1588, etwa Mitte Juli.« Der Eigentümer der Stimme erschien an der Tür. Ein älterer Mann mit grauem Haar, einem langen, samtenen Gehrock und verwirrter Miene. »Der Boden wackelt. Warum wackelt der Boden? Sind Sie das?« Alex lachte. Sie und ihr Bruder Brandon hatten sich erst kürzlich zu dem Doktor in seine verrückte Zeitmaschine gesellt, waren aber seine Reizbarkeit inzwischen schon gewohnt. »Natürlich nicht. Wir sind auf einem Schiff gelandet.« Der Doktor zog seinen Schallschraubenzieher aus der Jackentasche. »Unsinn. Die TARDIS verirrt sich nie.« »Wirklich?« »Wirklich.« Er trat aus der Zeitmaschine und bewegte das sirrende Gerät mit der blau leuchtenden Spitze in einem großen Bogen durch die Luft. Das Geräusch verstummte und die scharfen Linien im Gesicht des Doktors ordneten sich zu einem Stirnrunzeln. »Wir sind auf einem Schiff«, schlussfolgerte er. »Die TARDIS hat sich verirrt.« »Und was jetzt? Fliegen wir wieder los?«, fragte eine Stimme hinter dem Doktor. Alex drehte sich um und sah ihren Bruder, der sich matt an den Türrahmen der TARDIS lehnte. Er trug Jeans und ein kariertes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln und sah wie ein Häuflein Elend aus. »Warum ist Ihr Gesicht so grün?«, fragte der Doktor alarmiert. »Sind Sie von einem Krynoiden infiziert worden?« »Brandon wird schnell seekrank«, klärte Alex ihn auf. »Bist du okay, Bro?« »Sehe ich so aus?«, gab Brandon zurück, ehe er mit dem Finger auf den Doktor zeigte. »Nicht antworten!« Gott behüte, sagte der Doktor. Wir können nicht allzu weit vom Kurs abgekommen sein. Er leckte an seinem Finger und hielt ihn hoch, als wollte er die Windrichtung bestimmen. Ja, Devon ist 2 Meilen in diese Richtung. Was? Fragte Brandon fassungslos. Sie raten? Ich rate nie, blaffte der Doktor. Es sei denn, ich bin dazu gezwungen. Wir sind also auf See? Wollte Alex wissen und kratzte sich geistesabwesend am Arm. Ihre Gedanken überschlugen sich, während sie versuchte, die jüngsten Ereignisse zu verarbeiten. Sie waren dem Doktor begegnet, von einer Statue bedroht worden, waren durch einen dichten Dschungel aus Pflanzen gekrabbelt, die das unmögliche Schiff des Doktors heimgesucht hatten. An ihrem Arm war immer noch ein Kratzer von diesem letzten Abenteuer, ein langer Kratzer, zurückgelassen von einem außerirdischen Dorn. Er juckte wie verrückt, aber das war Alex egal. Wir sind auf einem Schiff aus dem 16. Jahrhundert mitten auf dem Ozean, konstatierte sie und strich mit dem Finger über die grobe Holztür, die zum Rest des Schiffes führte. Das ist so krass! Ja, ja, alles ist sehr aufregend, sagte der Doktor und scheuchte Brandon zurück in die Polizeinotrufzelle. Aber nun schlage ich vor, wir tun, was Brandon sagt und hauen ab. Brandons Brauen schossen in die Höhe. Haben Sie mir gerade zugestimmt? Keine Sorge, wird nicht wieder vorkommen. Ich möchte nur nicht mit einem blinden Passagier verwechselt werden. Alex erschrak, als die Tür zum Frachtraum aufgerissen wurde und ein stämmiger Seemann zum Vorschein kam. Sein lockeres Hemd war in einem früheren Leben offenbar weiß gewesen und seine braune Kniehose bestand überwiegend aus Flicken. Wie dem auch sei, alles, was Alex interessierte, war das bösartig aussehende Rapier in seiner Hand. »Ich wusste es«, geiferte der Mann, »blinde Passagiere!« »Hey, Vorsicht!« schrie Alex, als die Spitze des Rapiers ihrem Gesicht gefährlich nahe kam. »Was habt ihr hier zu suchen?« knurrte der Seemann. »Glauben Sie mir«, sagte der Doktor, »das würden Sie nicht verstehen.« »Stell mich auf die Probe!« Der Doktor seufzte. »Na gut, wir sind Zeitreisende aus der Zukunft. Wir sind in einem großen blauen Kasten durch die Zeit zurückgereist, um herauszufinden, wer das hier geschrieben hat.« Mit schwungvoller Geste zog er das ledergebundene Werk aus seiner hinteren Tasche und schwenkte es durch die Luft. »Ein Buch voller außerirdischer Geheimnisse, von denen niemand auf diesem Planeten Kenntnis haben sollte.« Als wäre das nicht schlimm genug, ist es auch noch in Althochgallifräisch geschrieben worden, einer Sprache, die seit Jahrtausenden nicht mehr gesprochen wird. Der Seemann kniff die Augen zusammen. Wahnsinn! Wem sagen Sie das? Sie haben es sogar mit grüner Tinte geschrieben. Kein Time Lord, der etwas auf sich hält, würde jemals mit grüner Tinte schreiben. Der Gipfel schlechter Manieren ist das. »Nein, Doktor«, sagte Alex, ohne das Rapier aus den Augen zu lassen. »Ich nehme an, er will sagen, dass er Ihnen nicht glaubt.« »Ich habe versucht, ihn zu warnen.« »Doktor!« »Schon gut«, sagte der Doktor und ließ die Tür der TARDIS hinter sich zuschnappen. »Wahrscheinlich kann er es so oder so kaum erwarten, uns zu seinem Kapitän zu schleifen. Also los, bringen wir es hinter uns.« Keine 5 Minuten später waren der Doktor und seine Freunde auf Deck und wurden dem Kapitän des Schiffs vorgeführt. Alex wusste nicht, was beeindruckender war, die Halskrause oder der mächtige rote Bart. Über ihren Köpfen brodelten dunkle Wolken am Himmel. »Sieht aus, als zöge ein Sturm auf«, stellte Brandon fest. »Dann sollte ich uns vorstellen, ehe wir alle durchnässt werden«, sagte der Doktor und trat vor. »Ich bin der Doktor, das sind Alex und Brandon und nein, wir sollten nicht auf diesem Schiff sein.« Er sah sich um. »Ein gutes Schiff. Habe die spanischen Galeonen immer gemocht, erstklassig.« englische Spione«, erwiderte der Kapitän grollend. »Englisch?«, wiederholte Alex. »Achten Sie mal auf den Akzent, Freundchen. Der Doktor könnte ein Brite sein, aber wir sind Amerikaner und stolz darauf.« »Vergiss unseren Akzent«, warf Brandon ein. »Was ist mit seinem? Er hört sich gar nicht Spanisch an.« Der Kapitän lief rot an. »Was erlaubt ihr euch?« »Er hat recht«, sagte Alex. »Wie kommt es, dass wir verstehen, was all diese Leute sagen? Brandon ist die Intelligenzbestie in der Familie. Ich bin in der Highschool in Spanisch durchgerasselt. Ich spreche kein Wort Spanisch.« »Du sprichst es jetzt«, bellte der zunehmend verärgerte Kapitän. »Nein, tue ich nicht.« »Doch, tun Sie«, ging der Doktor dazwischen. »Zumindest muss Kapitän...« »Entschuldigung, ich habe Ihren Namen nicht verstanden.« »Alvarez. Gabriel Alvarez.« »Danke. Zumindest muss Kapitän Alvarez das annehmen. Das ist die TARDIS. Sie übersetzt für Sie. Wenn Sie sprechen, hört der Kapitän Spanisch und wenn er spricht, hören Sie Amerikanisch.« »Sie meinen Englisch«, korrigierte Brandon. »Wohl kaum. Wie auch immer, so faszinierend das auch sein mag, wir sollten uns alle lieber Sorgen über das machen.« Der Doktor blickte auf und sog hörbar Luft zwischen den Zähnen ein. Alex folgte seiner Blickrichtung. »Sie meinen den Sturm? Ich meine die Blitze. Sehen Sie sie sich an!« Alex beäugte die dunklen Blitze, die die Wolken von innen illuminierten und von einem Donnerschlag begleitet wurden, so laut, dass sie ihn bis ins Mark spürte. »Das ist nicht normal«, bemerkte Brandon. »Seit wann sind Blitze violett?« »Öfter, als Sie glauben«, entgegnete der Doktor. »Normalerweise hängt die Farbe der Blitze davon ab, wie sie mit Gas- und Wassermolekülen interagieren. Aber in diesem Fall handelt es sich nicht um eine natürliche Lightshow. Halten Sie sich irgendwo fest!« Er hatte die Warnung kaum ausgesprochen, als das Schiff heftig schlingerte. Alex fiel und landete auf Händen und Knien. Sogar Alvarez wurde rücklings zu Boden geworfen. Wogen krachten gegen die Seite des Schiffs. »Schotten dicht!«, brüllte Alvarez in dem Bemühen, sich Gehör zu verschaffen. »Und führt die Gefangenen ab!« »Das wird nicht helfen!«, antwortete der Doktor nicht minder laut, als Alex vor Schmerz aufschrie. Brandon hastete zu seiner Schwester und rutschte auf dem nassen Deck aus. »Alex, was ist los?« »Es ist der Kratzer«, sagte sie und zeigte Brandon ihren Arm. »Er brennt!« Der Doktor rempelte Brandon aus dem Weg. »Zeigen Sie her!« »Vorsicht, das tut wirklich weh!« Fassungslos starrte Brandon ihren Arm an. »Alex, er verheilt!« Er hatte recht. Der lange Kratzer, den der Dorn hinterlassen hatte, verblasste vor ihren Augen. Der Doktor zielte mit dem Schallschraubenzieher auf die verschwindende Verletzung. »Nein, er entwickelt sich zurück. Alex' Haut verjüngt sich, als hätte der Kratzer nie existiert.« Alex musterte sein sorgenvolles Gesicht. »Und das ist schlecht?« »Es ist nicht gut.« Er richtete den Schallschraubenzieher auf das hölzerne Deck des Schiffs. »Und das auch nicht!« Brandon fühlte, wie sich der Boden unter ihm bewegte. Aber das lag nicht am Seegang. »Die Bretter! Sie fallen auseinander!« »Das ganze Schiff fällt auseinander!« donnerte der Doktor und zerrte Alex auf die Füße. »Schnell zurück in die TARDIS!« Sie rannten los, versuchten nicht ins Straucheln zu kommen, als die Planken am Rumpf des Schiffes anfingen, sich gerade zu biegen. Nägel, vormals verrostet, nun glänzend und neu, wurden aus dem Holz gedrückt. »Was geht hier vor?«, schrie Alex, als sie in den Frachtraum stürzten. »Das Holz kehrt in seinen natürlichen Zustand zurück«, sagte der Doktor und riss die Tür der TARDIS auf. »Rein da, sofort!« Brandon sprang als erster hinein, doch dann gierte das Schiff nach Steuerbord, ehe der Doktor und Alex ihm folgen konnten. Alex wurde zu Boden geworfen, als sich die Tür schloss und sich die TARDIS zu dematerialisieren begann. Nein, nein, nein, schrie der Doktor, während das Schiff verblasste. Hastig krabbelte er zur TARDIS, streckte die Hand nach dem inzwischen transparenten Türgriff aus, als plötzlich das Deck unter ihren Füßen verschwand und sie ins Meer stürzten. Die Kälte traf Alex wie ein Schlag mit dem Hammer. Sie zappelte im Wasser und wusste nicht, wohin sie schwimmen sollte. Dann umfasste eine starke Hand ihr Kinn und sie wurde an die Oberfläche gezogen. Locker bleiben, sagte der Doktor, als sie nach Luft schnappte. Ganz ruhig. Ruhig? Doktor, die TARDIS ist weg, sagte der Doktor und dirigierte sie zu einem großen Baum, der auf der rasch ruhiger werdenden See schaukelte. Das H-A-A-S muss angesprungen sein. Das was? Fragte Alex und griff nach dem Baumstamm. Das hastige Attackenausweichsystem. Die TARDIS hat gedacht, sie wird angegriffen und ist in sichere Entfernung ausgewichen. Und hat Brandon mitgenommen? Und uns zurückgelassen. Uns und die Hälfte von Kapitän Alvarez' Mannschaft. Alex wischte sich das Salzwasser aus den Augen und sah zu den Männern, die sich an die Überreste ihres Schiffes klammerten. Die Sonne brach durch die Wolken, konnte aber gegen die Kälte des Meeres nicht viel ausrichten. Ich friere, klagte Alex, als in der Nähe Schreie erklangen. Am Horizont war ein Schiff aufgetaucht und die Matrosen winkten aufgeregt. Noch eine spanische Galeone? Fragte Alex mit klappernden Zähnen. Der Doktor deutete mit einem Nicken auf den hohen Mast des Schiffes. Dann würde sie ja unter englischer Flagge segeln, also nein. Brandon dachte, er wäre in Sicherheit, als er in die TARDIS stürzte. Kaum drin, drehte er sich in der Erwartung um, Alex und den Doktor zu erblicken. Stattdessen krachte die Tür hinter ihm zu und die Maschinen brummten. Was? Nein! Halt! Er rannte zu der großen Konsole, die den Kontrollraum dominierte, nur um dort vier Buchstaben auf dem Scanner-Bildschirm zu sehen. H-A-A-S? Was soll das heißen? Der Boden schwankte unter seinen Füßen und er hielt sich an der Konsole fest, um nicht über das Geländer in den unteren Stock befördert zu werden. Dann richtete sich der Raum wieder aus. Die einzige Bewegung um ihn herum kam von den drei riesigen Ringen unter der Decke, die sich parallel zu den donnernden Maschinen und den silbrigen Stangen in der Hauptsäule drehten. Beides bedeutete, dass sie im Flug waren. Aber wohin? Wir müssen zurück, sagte Brandon und drückte nach dem Zufallsprinzip allerlei Knöpfe, hatte aber wenig Hoffnung, den richtigen zu erwischen. Hörst du mich? Wir müssen zurück! Im Frachtraum des englischen Schiffs zitterte Alex unter einer groben Decke. Sie und der Doktor waren dort eingesperrt worden, zusammen mit den verstörten Matrosen, die um ihren Kapitän Alvarez trauerten, der, wie es schien, mit seinem Schiff untergegangen war. Aber was war mit Brandon? Moment, vielleicht konnte sie ihn anrufen. Letzte Weihnachten hatte Brandon ihr ein schickes neues Telefon gekauft. Das Magpie 7S war ein Spitzengerät und, was das Wichtigste war, wasserdicht. Sie zog es aus der Hosentasche und aktivierte das Display. Es funktionierte, aber sie hatte keinen Empfang. Alex seufzte. Ja, klar. Netzabdeckung im 16. Jahrhundert, nicht so toll. Wie geht es dem an? Erkundigte sich der Doktor. So gut wie neu, erwiderte sie und zeigte ihm ihre makellose Haut. Also weiter, was ist passiert? Der Doktor rutschte näher heran und sprach mit leiser Stimme. Der Sturm. Das war kein natürlicher Sturm. Er war nicht einmal meteorologisch, er war temporal. Temporal? Das war ein Zeitsturm? Nun ja, das ist eine starke Vereinfachung. Aber da Sie ein Mensch sind, lasse ich es durchgehen. Der Sturm hat die Zeit umgekehrt. Darum ist der Kratzer an Ihrem Arm nie entstanden. Und das Schiff wurde zu Wald? Das Holz ist in seinen natürlichen Zustand zurückgekehrt. Wir hatten Glück, dass er dann ausgebrochen ist, als er ausgebrochen ist. Andernfalls würden Sie zwei wieder Windeln tragen. Was ist mit Ihnen? Der Doktor bedachte sie mit einem schmallippigen Lächeln. Ich habe mehr Jahre auf der Uhr als Sie. Und was passiert jetzt? Wo bringen die uns hin? Zurück an Land. Um uns der Obrigkeit zu übergeben. Und was ist mit Brandon? Och, um den müssen Sie sich keine Sorgen machen. Er ist in Sicherheit, solange er in der TARDIS bleibt. Mit einem übelkeiterregenden Schmatzen trat Brandon in den größten Kuhfladen, den er je gesehen hatte. Uah, wie ekelhaft! Erst als er seine Turnschuhe am Gras abwischte, wurde ihm bewusst, dass er die Tür der TARDIS losgelassen hatte. Die schloss sich hinter ihm mit einem scharfen Klick. Toll, sagte er, als er feststellen musste, dass sie verschlossen war. Einfach toll. Unter den misstrauischen Blicken unzähliger Kühe schleppte sich Brandon über die Weide zu einem nicht minder schlammigen Pfad. Man soll eben nicht zu viel von Straßen erwarten, sagte er zu der nächsten Kuh. Sie antwortete nicht. Also, wo geht es in die Stadt, falls es eine Stadt gibt? Sein Blick fiel auf einen großen Stein neben dem Weg. Mit schmatzenden Schritten näherte er sich und entdeckte Buchstaben, die in die raue Oberfläche des Steins gemeißelt worden waren. Plymouth. 10 Meilen. Las er laut. Das ist nicht übel. Er sah sich zu der Kuh um. Plymouth ist doch in Devon, richtig? Der Doktor hat gesagt, wir wären direkt vor der Küste von Devonshire. Also wird er dort auftauchen und Alex auch. Und falls sie das nicht tun, naja, dann bin ich hoffnungslos verloren und meilenweit von meiner einzigen Fluchtmöglichkeit entfernt. Was soll schon passieren? Die Kuh blinzelte ihn nur an. »Danke, Ma'am. Sie waren wirklich eine große Hilfe«, sagte Brandon und salutierte vor der verdutzten Kreatur, ehe er sich auf den Weg machte. »Wie geht es Ihnen?«, fragte der Doktor, während ihre Kutsche über die Landstraße holperte. »Wärmer«, entgegnete Alex, und froh, wieder auf trockenem Boden zu sein. Die Kutsche rollte platschend durch eine Pfütze und Alex wurde beinahe von ihrem Sitz katapultiert. Beinahe trockenem Boden, korrigierte sie sich. Der Doktor steckte den Kopf aus dem Fenster und seine Miene hellte sich auf. Oh, das wird Ihnen gefallen, Alex. Sie rutschte näher heran, um etwas sehen zu können. Wird es das? Immer noch strahlend lehnte er sich zurück. Wir sind an der Buckland Abbey. In ihrer ruhmreichen Zeit, lange bevor sie für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Ich werde den Tee mit Sahne vermissen und die Achterbahn, die sie um 2178 aufbauen. Aber warum sind wir hier? Fragte Alex und musterte das von dicken Mauern umgebene Gebäude, das vor ihnen an der Straße lag. Dem Doktor blieb beinahe der Mund offen stehen. Buckland Abbey, 1588. Schämen Sie sich, Alex. Sie müssen doch wissen, wer hier wohnt. Sir Francis Drake, rief der Doktor, als sie 10 Minuten später in den großen Saal geführt wurden. Ein Diener, ein halbes Kind, trappelte vor ihnen her. Großartig, was Sie aus diesem Haus gemacht haben. Unglaublich, diese Stuckarbeiten. Aber der kleine Laden fehlt mir. Haben Sie daran gedacht, einen kleinen Laden einzurichten? Ein Mann mit gepflegtem Bart, dessen Schnauzer gerade die rechte Größe zum Zwirbeln hatte, drehte sich am Kamin zu ihnen um und starrte den Doktor verdattert an. Ben, wer sind diese Leute? Spione, Sir, antwortete der Junge. Wurden schiffbrüchig vor der Küste aufgegriffen, jawohl. Sehen Sie, deshalb brauchen Sie einen kleinen Laden, erklärte der Doktor. Hätten Sie einen kleinen Laden, könnte Ben für die Kunden Minztäfelchen mit schwarzer Schokolade überziehen, statt uns anzuschwärzen. Doktor, wer ist der Typ? Flüsterte Alex, der aufgefallen war, dass der Mann mit der extravaganten Halskrause anscheinend ein Porträt seiner selbst bewundert hatte. Der Doktor sah sie an, als hätte sie den Verstand verloren. »Sie machen Witze!« Sie zuckte mit den Schultern. »Was soll ich sagen? Brandon ist der Geschichtsnerd, nicht ich!« Der Doktor wandte sich an Drake und bat um Entschuldigung. »Sehen Sie, womit ich es zu tun habe?« Alex, Sir Francis Drake ist Vizeadmiral der Seestreitkräfte Ihrer Majestät, Weltumsegler und Ritter der Krone. Bedauerlicherweise ist er auch ein Pirat und ein Schurke, aber man kann nicht alles haben. Es sei denn, man ist ich. Durchsuch sie, befahl Drake. Was? Ereiferte sich der Doktor. Wir sind Ihre Gäste. Nein, Doktor. Ihr seid meine Gefangenen. Der Admiral verfiel in Schweigen und der Doktor atmete hörbar ein. Was ist los? Fragte Alex. Meine Zähne, sie jucken. Ihre Zähne? Spielen Sie das nicht runter. So habe ich schließlich auch erkannt, dass mit dem Sturm etwas nicht gestimmt hat. Seine hintere Tasche, wies Drake Ben an. Sieh in seine hintere Tasche. Oh nein, das wirst du nicht, protestierte der Doktor. Aber da hatte Ben das ledergebundene Buch bereits in der Hand. Die schnellsten Finger des Westens, verkündete Ben voller Stolz, als Drake sich das Buch schnappte und begierig darin blätterte. Vorsichtig, riet ihm der Doktor. Es ist noch nicht trocken. Diese Handschrift, entfuhr Drake. Ich weiß, welcher Mensch, der seine Sinne beisammen hat, würde grüne Tinte benutzen. Das ist das Werk von John Dee. Der Doktor verzog das Gesicht. Tja, das erklärt es wohl. Mir nicht, bemerkte Alex. John Dee, informierte sie der Doktor, Mathematiker, Astrologe und Hofmagier Königin Elisabeths I. Ehemaliger Magier, korrigierte ihn Drake. Und was soll das heißen, Elisabeth I? Ist er in Ungnade gefallen? Interessant, aber nicht so interessant wie die Tatsache, dass Sie von dem Buch in meiner Tasche wussten. Ich dachte, Dee wäre der Zauberer, nicht Sie. Ergreift sie, bellte Drake. Die Wachen rückten vor, aber Alex war bereit. Sie hielt dem ersten Mann ihr Telefon vor die Nase und schaltete mit geübtem Wisch die Taschenlampe an. Geblendet von dem plötzlichen Lichtschein taumelte er zurück. Schnell, Doktor! Bin direkt hinter Ihnen. Sie rannten zur Tür, nur um draußen auf zwei Wachen mit sehr großen Speeren zu treffen. Schon gut, wir haben es ja verstanden, sagte der Doktor und kam schlitternd zum Stehen. Drake stolzierte ebenfalls herbei. Und so verdammt die Hexe sich selbst. Wen nennen Sie eine Hexe? Giftete Alex. Drake riss ihr das Telefon aus der Hand. Was ist das für ein teuflisches Ding? Meins, geben Sie es wieder her. Lieber nicht, entgegnete Drake, ließ das Telefon auf den Boden fallen und trat kraftvoll auf das Display. Mann, ächzte Alex, ich wusste, ich hätte die Versicherung abschließen sollen. Bringt sie nach London, werft sie in den Tower, donnerte Blake. Man soll sie im Namen der Königin exekutieren. Oh, begann der Doktor, das könnte ein bisschen peinlich werden. Lissy und ich harmonieren nicht besonders gut. Packt sie! Bald darauf fanden sich der Doktor und Alex erneut in der Kutsche wieder, die mit ihnen gen Osten holperte. Es gibt keinen anderen Ausweg, beschied ihr der Doktor und wedelte mit seinem Schallschraubenzieher. Wir müssen springen. Aus einer rasenden Kutsche? Sie können ganz unbesorgt sein. Ich schalle das Schloss und wir werfen uns zu Boden. Solange Sie allen Felsen und Bäumen ausweichen, dürfte Ihnen nichts passieren. So etwas habe ich schon oft gemacht. Ehe Alex dem Doktor erklären konnte, was sie von seinem Plan hielt, gab es einen lauten Schlag. Das Innere des Wagenkastens badete in gleißend hellem Licht. Beißender Rauch wogte durch das offene Fenster und legte sich auf Alex' Kehle. Eine Stimme brüllte Worte in den Gifthauch, die Alex noch nie zuvor gehört hatte, die ihr aber dennoch eine Gänsehaut über den Leib jagten. Auf ihre Bewacher erzielten sie offensichtlich eine noch schlimmere Wirkung, denn die flohen in die Wälder und schrien, der Teufel persönlich sei erschienen. Dann erklang von draußen ein vertrautes Wimmern und Sekunden später wurde die Kutschentür entriegelt und aufgerissen. Eine Gestalt mit Kapuze winkte ihnen durch den wirbelnden Rauch zu. Worauf wartet ihr? Raus aus dem Ding! Der Doktor sprang aus der Kutsche. Oh, nun sprechen wir also Englisch, ja? Alex stolperte neben ihm auf die Straße und hustete heftig unter dem Einfluss des Rauchs. Was war das? Magie, verkündete die verhüllte Gestalt. Eher Chemie, gab der Doktor zurück. Das nächste Mal ein bisschen vorsichtiger mit dem Schwefel, ja? Aber diese Worte, die er gesprochen hat, überlegte Alex laut, warum hat die TARDIS sie nicht übersetzt, fiel ihr der Doktor ins Wort, weil es eine Sprache gibt, die TARDIS nie übersetzt. Altes Hochgallifräisch. Der Doktor zog dem geheimnisvollen Retter die Kapuze vom Kopf und zum Vorschein kam ein vergrämtes Gesicht mit scharfen, intelligenten Augen. Sie sind kein Time Lord, grollte der Doktor. Wer sind Sie dann? Der alte Mann verbeugte sich zum Gruße. John Dee, Zauberer der Krone, zu Ihren Diensten, Herr. So weit war Brandon noch nie in seinem Leben marschiert. Als er erreicht hatte, was er für die Außenbezirke von Plymouth hielt, wollte er nur noch zu Boden sinken und schlafen. Nach einem kurzen Blick hinab änderte er seine Meinung umgehend. Die Leute hier schienen alles auf die Straße zu werfen. Verrottetes Gemüse, alte Knochen und eigentlich wollte Brandon lieber nicht darüber nachdenken, was es noch sein könnte. Je eher jemand eine Straßenreinigung einführte, desto besser. Er stolperte auf das nächste Haus zu und klopfte laut an die Tür. Die ging auf und gab den Blick auf eine Frau mit pockennarbiger Haut und einem offensichtlichen Desinteresse an Dentalhygiene frei. Was willst du? Nach Hause, Kabel-TV gucken, dachte Brandon. Aber stattdessen antwortete er mit einer eigenen Frage. Ist das Plymouth? Natürlich ist das Plymouth. Bist du ein Simpel? Jupp, das bin ich. Simple Simon auf der Suche nach dem Tortenmann. Ein schrecklicher Gedanke kam ihm in den Sinn. Was, wenn die TARDIS sowohl im Raum als auch in der Zeit gereist war? Er könnte in einer ganz anderen Zeitzone gelandet sein als Alex und der Doktor. Das Datum, fragte er. Welchen Tag haben wir? Was ist da los, Mabel? Fragte eine mürrische Stimme, ehe ein Berg von einem Mann hinter der Frau erschien. Irgendein Irrer, klärte Mabel ihn auf. Ein Irrer, der nur wissen möchte, welchen Tag wir haben, erinnerte Brandon sie geduldig. Den 19. Juli, grunzte der Mann. In welchem Jahr? 1588. Und dann wurde die Tür vor seiner Nase zugeknallt. Brandon lächelte. Von der europäischen Geschichte hatte er nicht viel behalten, aber dieses Datum hatte sich dank eines besonders nervtötenden Projekts in der 9. Klasse in sein Gedächtnis gebrannt. Der 19. Juli 1588. Der Tag, an dem die spanische Armada vor der Südküste Englands gesichtet worden war. Wenn er aber den Doktor finden wollte, würde er die Hilfe der Obrigkeit benötigen, und er wusste genau, wo er die passende Person finden konnte. Brandon setzte sein schönstes Lächeln auf und klopfte erneut, trat aber rasch einen Schritt zurück für den Fall, dass Mabel oder ihr Mann zu einem Hieb ausholen wollten. »Ich noch einmal. Tut mir leid«, entschuldigte er sich, als die Tür geöffnet wurde. »Können Sie mir zeigen, in welcher Richtung der Plymouth Hoe liegt?« »Herein, herein«, sagte Dee und bedeutete dem Doktor und Alex, ihm in das Innere von etwas zu folgen, das bestenfalls als Hütte bezeichnet werden konnte. Von zwei Kisten an der Wand und einem Haufen abgenutzter Felle in der Ecke abgesehen, war der Raum leer. Alex, die kaum etwas sehen konnte, wäre beinahe in die Überreste eines Feuers getreten, das in einem Kreis geschwärzter Steine schwelte. »Das tut mir leid«, entschuldigte sich Dee, ehe er wieder nach draußen verschwand, um Sekunden später mit einem Arm voller dürrer Zweige zurückzukommen. Er warf das Reisig in die Glut und zog etwas aus seinem Ärmel, das aussah wie ein Messingstab. Ein Wimmern, das verdächtige Ähnlichkeit mit dem des Schallschraubenziehers hatte, erfüllte die Hütte und die Zweige brachen in Flammen aus. »Sollten Sie nicht Incendio sagen oder sowas in der Art?«, fragte Alex, als Dee sie aufforderte, am Feuer Platz zu nehmen. »Das ist jedenfalls ein netter Trick«, bekundete der Doktor schmallippig. »Ich wünschte nur, ich könnte ein paar Stühle herbeizaubern«, gluckste Dee. »Ich fürchte, verglichen mit Mortlake ist das ein rechter Abstieg.« »Ihr Haus in der Nähe von London?«, fragte der Doktor. Dee nickte. »Ich war eine Weile fort, bin durch die Welt gereist und die ganze Zeit...« Die Stimme des alten Mannes versagte und er schaute sie bekümmert an. »Als ich zurückkam, musste ich feststellen, dass man mein Haus auf den Kopf gestellt und all meine wundervollen Bücher gestohlen hatte.« »Also hatten Sie eine ganze Sammlung?« »Oh ja, zu jedem Gegenstand unter der Sonne.« »Und zu einigen, die eher dem Dunkel zuzuordnen sind, möchte ich wetten.« Der Doktor drehte sich zu Alex um. »John interessiert sich für die verlorenen Künste, Banne und Beschwörungen.« Er fixierte Dee mit stetem Blick. »Beispielsweise, um einen weinenden Engel zu bannen.« Dee sprang auf. Der Stab lag wieder in seiner Hand und zeigte auf den Doktor. »Ich wusste es. Mein Mann in Buckland hat mich gewarnt, aber ich wollte es mit eigenen Ohren hören. Ihr hattet eines meiner Bücher. Sagt mir, was ihr mit den anderen gemacht habt.« Der Doktor begegnete seiner Frage mit einer Gegenfrage und zeigte auf das Ding in Dees Hand. »Was ist das? Mein Schutz vor Unholden wie euch!« »Beruhigen wir uns doch alle, ja?« bat Alex und reckte die Hände hoch, aber der Doktor hörte nicht auf sie. Er stand auf und griff mit einer Hand in seine Jacke. »Was tut ihr da?« fragte Dee. »Er nennt mich einen Unhold«, konstatierte der Doktor. »Der Mann, der Feuer herzaubern und eine der gefährlichsten Kreaturen des Universums beherrschen kann. Wonach greift ihr? Der Mann, der eine Sprache spricht, für die die menschliche Zunge gar nicht geschaffen ist. Haltet ein, Doktor, ehe ich mich gezwungen sehe, euch Einhalt zu gebieten. Das möchte ich sehen. Dann soll es so sein. Die senkte den Stab, doch der Doktor war schneller und zog schwungvoll wie ein Revolverheld in einem Western seinen Schaltschraubenzieher. Mit einem elektronischen Wimmern und einem grellen Lichtblitz explodierte Dies Stab in seiner Hand. Die Einzelteile fielen ins Feuer, aber der Doktor trat sie von den Flammen weg und ging in die Knie, um die rauchenden Überreste zu begutachten. »Das ist nicht zu fassen«, entfuhr es dem Doktor, als er in der Asche stocherte. »Sie haben einen Schallschraubenzieher gebaut. Primitiv? Sicher, aber dennoch beeindruckend.« Dann sprang er auf und das Licht seines Schallschraubenziehers tanzte über das Gesicht des verängstigten alten Mannes. »Eindeutig menschlich«, schloss der Doktor. »Also, wie haben Sie das gemacht? Wer hat Ihnen geholfen?« »Bitte«, sagte Dee und hob die Hände, um seine Augen zu schützen. »Tut mir nichts.« Der Doktor schaltete den Schallschraubenzieher ab. »Ihnen etwas tun? Natürlich werde ich Ihnen nichts tun. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Sie stecken in Schwierigkeiten, John. Dieser Stab, der Bandzauber, der Zeitsturm. Nichts von all dem sollte hier und jetzt existieren. Da sind Mächte im Spiel, die, wenn sie nicht aufgehalten werden, den ganzen Planeten auseinanderreißen könnten.« Dies Gesicht wurde aschfahl. »Das Ende der Welt«, der Doktor nickte. »Nun ja, das ist vielleicht ein bisschen melodramatisch, aber ich schätze, ich habe das ausgelöst.« »Ihr müsst mit ihr sprechen«, sagte Dee und schoss durch die kleine Hütte. Alex und der Doktor wechselten einen Blick. »Mit wem sprechen?«, fragte Alex. Dee ignorierte sie und fing an, in dem Fellstapel herumzuwühlen. Dabei warf er sich ein Fell nach dem anderen über die Schulter. Alex musste sogar verhindern, dass ein ganz besonders schäbiger Pelz in dem knisternden Feuer landete. »Da«, rief Dee endlich und zog einen ovalen Spiegel mit einem goldenen Rahmen hervor. »Ich zeige es euch.« »Warum ist der schwarz?«, fragte Alex, als Dee den Spiegel vorsichtig auf einer Kiste auf der anderen Seite des Feuers platzierte. »Der Spiegel? Das ist Obsidian«, sagte Dee, als wäre das Erklärung genug. »Vulkanisches Glas«, informierte sie der Doktor, »oft genutzt für magische Spiegel und Kristallkugeln.« Dee huschte um das Feuer herum, scheuchte den Doktor aus dem Weg und nahm vor dem Spiegel Platz, der die Flammen reflektierte. Mit geschlossenen Augen stimmte er einen Singsang an. »Zakare Zamran, Odo Sikleka, Zakare Zamran, Odo Sikleka.« »Ist das auch Gallifreyisch?«, fragte Alex, aber der Doktor antwortete nicht. Stattdessen starrte er konzentriert in den Spiegel. Ein Gesicht erschien. Aber nicht das von Dee, sondern das einer schönen Frau, deren funkelnde Augen sie über das Feuer hinweg betrachteten. »John Dee«, sagte die Erscheinung, deren Stimme klang wie ein Flüstern im Wind. »Warum hast du mich gerufen?« »Medinja«, entgegnete Dee, »ich brauche deinen Rat.« »Ich habe es dir gesagt«, erwiderte die Frau. »Ich habe dir genug geholfen, wenn ich mich noch mehr einmische.« »Nein, du verstehst nicht, mein Engel. Hier ist ein Mann, er weiß von dem Bannstein und den alten Worten.« Die Erscheinung zog die Stirn kraus. »Welcher Mann?« »Dieser Mann«, sagte der Doktor und drehte den Spiegel zu sich. »Ein interessanter Taschenspieler«, trägt Medinja. »Ich bin beeindruckt. Was genau ist das? Psionische Übertragung? Sibyllinische Projektion? Die Frau im Spiegel riss die Augen weit auf, als sie den Doktor erblickte. Ein Lauf der Zeit! Schrie sie, ehe sie verschwand wie Rauch im Wind. Nein, heulte die und schubste den Doktor weg. Medinia, komm zurück! Der Doktor hockte sich wieder hin. Muss wohl das Netz verloren haben. Sah eher aus, als hätte sie aufgelegt, bemerkte Alex. Der Doktor rieb sich die Wange. Mein Anblick hat ihr jedenfalls bestimmt nicht gefallen. Ich frage mich, warum. Am Plymouth Hoe beendete Francis Drake die letzte Runde des Spiels. Die große schwarze Kugel glitt über das Grün, stieß eine andere aus dem Weg und kam neben einer kleineren weißen zum Stillstand. Drake jubelte triumphierend, während sein Begleiter, Sir Percy of Cheadlehoom, geschlagen den Kopf hängen ließ. »Das sind 3 von 3, Percy«, krähte Drake. »Bin ich nicht unaufhaltbar?« Ein Schrei erklang, ehe Percy etwas entgegnen konnte. Drake drehte sich um und sah einen Jungen mit einem schreiend bunten Hemd auf sich zulaufen. Neben dem Vizeadmiral zog Ben einen kurzen Dolch. Drakes Hand ruhte auf dem Heft seines Schwerts. »Francis Drake«, keuchte der Fremde. »Ich muss mit Francis Drake sprechen.« »Der bin ich«, sagte Drake. »Und was magst du von uns wollen?« Der Junge kam taumelnd zum Stehen und rang um Atmen. »2 Dinge«, sagte er, während er noch nach Luft schnappte. »Erstens, die Armada. Sie ist unterwegs.« Drake zog zweifelnd eine Braue hoch. »Tatsächlich?« »Ja«, bestätigte der Junge. »Haufenweise Schiffe. Und sie nähern sich schnell. Vertrauen Sie mir, ich weiß es.« Drake strich sich über seinen Ziegenbart. »Weil du sie gesehen hast oder weil der Doktor dir gesagt hat, du sollst mich warnen?« Die Augen des Jungen weiteten sich erkennbar. »Der Doktor? Sind Sie ihm begegnet?« »Oh, ich bin ihm allerdings begegnet. Ihm und seiner Hexe aus dem Osten.« Der Junge zog ein langes Gesicht. »Seiner was? Du denkst wohl, ich sei ein Narr. Ich denke, sie müssen sich in Bewegung setzen.« »Warum? Wegen der Armada? Es gibt keine Armada.« »Warum sollte ich mir so etwas ausdenken?« »Um mich wegzulocken, damit England ungeschützt zurückbleibt.« »Ben, ergreif ihn!« Ben trat vor und packte den Fremden am Handgelenk. »Keine Dummheiten!« Der Junge warf einen Blick auf den Dolch und erwiderte: »Keine Sorge, aber Sie verstehen mich nicht.« »Bring ihn in die Abbey«, befahl Drake. »Ich kümmere mich später um ihn. Vorher jedoch habe ich ein weiteres Spiel zu gewinnen.« »Haben Sie nicht gehört, was ich gesagt habe?« rief der Junge, als er fortgeschleift wurde. »Die Armada kommt, sie ist fast da.« Drake lachte nur und bereitete sich auf den nächsten Spielzug vor. Er ließ die Kugel rollen, sie kullerte noch über das Grün, als eine weitere Stimme ertönte. Dieses Mal war es einer von Percys Männern, der zu seinem Herrn und Meister rannte. »Sir Francis«, sagte Percy, nachdem er die Botschaft erhalten hatte, »der Junge hat die Wahrheit gesagt. Die Armada wurde gesichtet. Vor der Halbinsel Lizard.« Drake holte sich seine Kugel zurück und berief sich auf ein Foul. »Habt ihr mich verstanden, my Lord?« fragte Percy. »Die Armada!« Drake ließ erneut die Kugel rollen. »Ich habe es gehört, Percy. Aber selbst wenn es stimmt, können die Spanier warten. Die Zeit arbeitet für uns.« »Lassen Sie mich gehen, bitte«, bettelte Brandon, sich des Dolches nur allzu bewusst, den Ben ihm in die Seite drückte. »Ich muss meine Freunde finden.« Hör mit dem Gejammer auf, zischte Ben und führte Brandon zu einer Reihe von Fachwerkhäusern. »Da hinein!« Er schubste Brandon in einen schmalen Durchgang zwischen zwei Häusern. Das Messer lag immer noch in seiner Hand. Brandon hob die Hände. »Ich will keinen Ärger. Ich wollte wirklich nur helfen.« Ben sah sich über die Schulter um, ehe er den Dolch wieder in seinen Gürtel steckte. »Ich weiß, aber du musst leise sein. Drake hat überall Augen und Ohren.« »Ich dachte, sie arbeiten für Drake.« »Das denkt er auch«, sagte Ben und zog einen Beutel aus der Kniehose. »Und dabei möchte ich es belassen, wenn du nichts dagegen hast.« Er öffnete den Beutel und nahm eine glänzende schwarze Glasscherbe heraus, die ungefähr die Größe und Form eines Mobiltelefons hatte. Staunend sah Brandon zu, wie Ben den Kristall an seinen Mund führte und zu sprechen begann. In Dees Hütte hallte Bens Stimme aus dem Spiegel und sein Gesicht nahm in dem Glas Form an. »Meister Dee! Meister Dee, könnt ihr mich hören?« »Hey«, rief Alex, »der war in der Buckland Abbey.« »Mein Mann dort«, erklärte Dee. »Nun ja, Junge, obwohl ich ihm gesagt habe, er solle meinen wahren Namen nicht im Äther nennen. Der Codename Ben. Vergiss den Codenamen nicht.« Der Junge im Spiegel seufzte. »Tut mir leid, 007. Alex' Brauen schossen in die Höhe. »Was hat er gesagt?« »Die war ebenso Spion wie Zauberer«, erklärte der Doktor. »Er hat seine geheimen Sendschreiben mit 007 unterschrieben. Woher, denken Sie, hatte Ian Fleming die Idee?« »Ian wer?« fragte Dee und schrie dann entsetzt auf, als der Doktor den Spiegel vom Boden aufnahm. »Was machen Sie da, Doktor?« »Ich folge einem Gefühl. Hi, Ben, schön, Sie wiederzusehen. Tut mir leid wegen des Schlamassels.« Dann fuhr er mit dem Schallschraubenzieher über das Glas und eine andere Stimme erklang. »Doktor? Doktor, sind Sie das?« »Brandon!« rief Alex und rempelte den Doktor zur Seite, um in den Spiegel zu schauen. »Ja, ja«, sagte der Doktor gelangweilt. »Die Gang ist vollständig versammelt, aber jetzt geht es um etwas Wichtigeres. Dieser Spiegel besteht nicht aus Obsidian, John.« »Doch«, beharrte Dee. »Drake selbst hat ihn mir gegeben, ein Geschenk aus der neuen Welt.« »Drake hatte ihn?« »Das ist besorgniserregend.« »Warum, Doktor?« fragte Brandon im Spiegel. »Weil das Asomidium ist, ein Mineral, das in einem Asteroidengürtel in der Nähe von Castaboros entstanden ist, Milliarden Lichtjahre von hier entfernt. Und wie ist es dann hierher gelangt?« »Ich weiß es nicht. Vermutlich mit einem Meteoriten.« »Und warum ist das schlimm?« fragte Alex. »Weil wir zu Hause Asomidium benutzt haben, um vage vorhandene telepathische Fähigkeiten zu schärfen. So konnte die Kontakt zu Medinia herstellen, wer immer sie auch ist. Außerdem hat er Bildtelefone eingeführt, aber 600 Jahre zu früh.« »Eure Worte klingen sonderbar«, stellte Dee fest, »aber sie erklären viel. Ich habe immer gedacht, Magie sei nur eine Wissenschaft, die wir noch nicht verstanden haben.« »Das liegt daran, dass Sie ein cleverer Mann sind, und das bin ich auch. Also, Ben, Brandon, ihr müsst Drake für mich im Auge behalten.« »Ich glaube, er mag mich nicht«, sagte Brandon im Spiegel. »Dann lassen Sie sich nicht erwischen«, konterte der Doktor. »Er steckt bis zu seinem gerüschten Hals in einer Zeitverzerrung. Das habe ich schon in Buckland Abbey gespürt, und ich muss wissen, was er vorhat.« Ben hörte sich nicht sehr überzeugt an, als er sich wieder zu Wort meldete. Meister 007? Tu, was der Doktor sagt, blaffte Dee und riss dem Doktor den Spiegel aus der Hand. Stell Kontakt her, wenn du den Teufel im Visier hast. Mit einer knotigen Hand strich er über das Glas und unterbrach die Verbindung. Doktor, glaubt ihr, Drake hat meine Bibliothek geplündert? Kommt darauf an, was ihre Bücher enthalten haben. Hat Medenia sie gelehrt, wie man einen weinenden Engel band? Das und so viel mehr. Was sie in ihren Aufzeichnungen festgehalten haben, die Drake gestohlen hat, ging Alex auf. Die stellte den Spiegel auf den Boden und öffnete eine Kiste. Als ich erkannt habe, dass meine Bücher verloren sind, habe ich sofort angefangen, meine Aufzeichnungen erneut niederzulegen. Jedes Geheimnis habe ich aus dem Gedächtnis skizziert. Zeigen Sie es mir, bat der Doktor und trat zu Dee neben der Kiste. Sie erreichte ihm einen Stapel Papier. Der Doktor blätterte in den Zeichnungen und warf jede einzelne über seine Schulter. Mist! Mist! Mist! Interessant, aber kompletter Unsinn! Mist! Dann hielt er inne und starrte fasziniert auf den letzten Bogen. Oh nein! Das ist übel! Das ist sehr, sehr übel! Wirklich? Fragte Dee geknickt. Ich dachte, das wäre eine meiner besten. Was ist denn? Fragte Alex. Der Doktor drehte das Blatt um, damit sie die Zeichnung sehen konnte. In der Mitte befand sich eine Reihe konzentrischer Kreise. Die Schrift sieht aus wie die auf der TARDIS. Wieder gallifreisch? Bedauerlicherweise. Alles andere als vollständig. Aber ihr erkennt es? Fragte Dee. Ja, erwiderte der Doktor. Drake versucht, etwas zu beschwören. Einen Dämon? Nein, John. Etwas viel Schlimmeres. Ich kann Schiffe echt nicht ausstehen, jammerte Brandon, als Ben ihn in eine verschwenderisch ausgestattete Kabine führte. Das ist nicht irgendein Schiff, sagte Ben und dirigierte Brandon zu einer Koje auf der Rückseite des holzgetäfelten Raums. Das ist die Revenge, Drakes eigene Galeone. Er sticht in See, um die Armada abzufangen. Und wir gehen mit? Der Doktor hat gesagt, wir sollen ihn im Auge behalten. Der Doktor sagt vieles. Draußen auf Deck ertönte ein Knarren und Ben zog einen Samtvorhang vor der Koje zu, damit Drake, der gerade in seine Kabine stolzierte, sie nicht sehen konnte. Brandon lugte durch die Lücke im Stoff und sah zu, wie der Vizeadmiral einen schweren Teppich zur Seite trat. In die hölzernen Planken darunter waren sonderbare Symbole geschnitzt worden. Ringe, die Brandon, wie ihm sofort auffiel, von der TARDIS kannte. Er wies Ben darauf hin, worauf der vorsichtig eine Asomidium-Scherbe an die Lücke hielt, damit die anderen sie auch sehen konnten. Eine halbe Meile entfernt stand Alex auf einer hohen Klippe in der Nähe von Dees Hütte und betrachtete die Bilder, die Ben an den Spiegel übermittelte. Sie hatten recht, Doktor. Das sind die gleichen Symbole wie auf Johns Bildern. Sogar diese Schnörkeldinger sind da. Der Time Lord kroch auf Händen und Knien über eine flache Granitplatte. Ich hatte recht. Was für ein Schock. Und jetzt lassen Sie mich arbeiten. Alex sah zu, wie er ein identisches Muster in den Felsen senkte. Der Schallschraubenzieher brummte wie eine wütende Hornisse. Wartet, Doktor, rief Dee und humpelte aus seiner Hütte herbei. Die habe ich gefunden. Der Zauberer fing an, Tierschädel um den glimmenden Kreis herum zu verteilen. Ein Hase hier, ein Dachs da. Einer sah sogar aus, als stamme er von einer Schlange. Ich habe noch mehr im Haus. Und da bleiben sie auch, sagte der Doktor und trat die Knochen von seiner Brandmalerei weg. Wir müssen hier keine Show abziehen. Sie haben es selbst gesagt, die. Es geht um Wissenschaft, nicht um Magie. Wissenschaft, die dazu benutzt wurde, ein Monster aus den finstersten Legenden meines Planeten einzufangen. Hört sich spaßig an, scherzte Alex. Wenn Sie eine Kreatur aus Ihren schlimmsten Albträumen für spaßig halten, ja, dann sollte das ein echter Brüller sein. Was ist es, Doktor? Fragte Dee. Was versucht Drake zu beschwören? Seufzend kniete sich der Doktor in die Mitte des Kreises. Vor Äonen, lange bevor dieser Planet sich entwickelt hatte, haben meine Ahnen ein Wesen gefangen, das im Vortex selbst beheimatet war, der dunkle Glimmer. Eine Kreatur, die in der Lage ist, Zeitstürme nach Gutdünken zu manipulieren. Wozu? Fragte Alex. Es geht um Macht. Der Legende zufolge hat Rassilon selbst den Glimmer gefangen. Und Rassilon ist der Begründer der Timelord-Zivilisation. Stellen Sie sich vor, alle Despoten, die je existiert haben, würden vereint. Dann haben Sie immer noch nur einen vagen Eindruck. Wie auch immer, Rassilon hat den Glimmer benutzt, um das Blutbad zu korrigieren, das die vielen Kriege von Gallifrey hinterlassen haben, und die Schlachtfelder in ihren vorherigen Zustand zurückzuversetzen. Hört sich nicht so schlecht an, meinte Alex achselzuckend. Der Doktor widmete sich wieder seiner Brandmalerei. Rassilon hat die Legende selbst geschrieben. Machen Sie daraus, was immer Sie wollen. Viele glauben, dass er den Glimmer zu einer Waffe umfunktioniert und ganze feindliche Flotten in ihre Einzelteile zerlegt hat. Hört sich das vertraut an? Alex riss die Augen auf. Sie meinen die Galeone? Durchaus möglich, dass das Drakes Testlauf vor der eigentlichen Offensive war. Die Armada, keuchte Dee. Und das wird nicht das Ende sein. Ein Mann mit Drakes Ego, der über solch eine Macht verfügt, der hört nicht auf, ehe er die ganze Welt vernichtet hat. Alex warf einen Blick in den Spiegel, um nachzusehen, was Brandon und Ben aus ihrem Versteck übertrugen. Drake war bis zur Hüfte nackt. Sein Körper war mit Tattoos bedeckt und jedes einzelne war ein gallifreyisches Symbol. An seinem Hals hing ein Asomidium-Amulett in der Form eines explodierenden Sterns. Er stand in der Mitte eines Kreises, streckte die Arme weit von sich und begann mit einer Beschwörung. Seine Worte hallten durch das Glas. Ad get vapa'a zon gon fa'yeip salt vil sobam lalprik sa sa piat. Henochisch, rief die, die Sprache der Engel. Altes Hochgallifreisch, knurrte der Doktor. Die Sprache der Pythia. Es hat begonnen. Die See lag unter einer tiefen Wolkendecke. Schleier aus violetten Blitzen zuckten hernieder, soweit das Auge reichte. Drake unterwirft den Glimmer seinem Willen, brüllte der Doktor. Genau wie John den weinenden Engel gebannt hat. Es war ein Fehler, Ben und Brandon dorthin zu schicken. Holen Sie sie da raus, Alex. Holen Sie sie von dem Schiff runter. In Drakes Kabine blieb Ben und Brandon der Mund offen stehen, während sie fasziniert zuschauten, wie sich der Vizeadmiral in die Luft über dem Kreis erhob, den Kopf zu einem irren Gelächter zurückgeworfen. Brandon ergriff Bens Arm, als sich um Drakes Körper herum eine neue Gestalt herausbildete. Sie war gewaltig. Eine unförmige Kreatur aus knisternder, violetter Energie. Als Drake wieder das Wort ergriff, sprach er mit der Stimme einer grollenden Bestie. Wir sind eins. Wir sind Macht. Alex' Stimme rief aus dem Spiegel. Brandon, der Doktor sagt, ihr müsst da sofort raus. Keiner der Männer konnte antworten. Von dem Geräusch alarmiert drehte sich Drakes Kopf ruckartig zu ihrem Versteck herum. Wir wurden verraten! Es war, als hätte ein Hurrikan sie erwischt. Die Vorhänge wurden zerfetzt, als starke Winde Brandon und Ben zurück in die Schlafkoje drückten. Brandon jaulte vor Schmerz, aber Ben schrie unter Todesqualen. Als Brandon aufblickte, sah er, dass Ben in einer Säule aus violetten Blitzen gefangen war. Die Asomidium-Scherbe glitt aus seiner Hand, als sein Körper in sich zusammenbrach. Brandon blinzelte und plötzlich war Ben ein kleiner Junge von höchstens 8 Jahren. Noch ein Blinzeln und Ben war ein Hosenmatz. Noch eines und sein gepeinigtes Heulen wurde zu dem Geschrei eines Neugeborenen. Brandon brüllte seinen Namen. Aber da war Ben schon weg. Brandon wollte weglaufen, konnte sich aber nicht rühren. Knisternde Energie umfing ihn wie ein Käfig. Von der anderen Seite der Kabine fixierte Drake ihn mit bohrendem Blick. Ich rieche Zukunft an dir, Junge. Du gehörst in eine andere Zeit. Bitte, lasst mich gehen. Ich werde von deinem Morgen erfahren, wenn das heute erledigt ist. Die Zukunft wird mein sein. Auf der Klippe umklammerte Alex mit beiden Händen den Spiegel. Doktor, wir müssen etwas tun. Das Ding wird Brandon umbringen. Nein, wird es nicht, entgegnete der Doktor und steckte den Schallschraubenzieher wieder in die Tasche. Nicht vergessen, an dem Kreis, den ich gezogen habe, ist nichts Magisches. Es ist ein pandimensionales Portal, weiter nichts. Und die Beschwörung? Fragte die. Ein Unterprogramm des Startvorgangs. Da wir gerade beim Thema sind. Der Doktor schloss die Augen und seine Lippen bewegten sich, als er tonlos Worte murmelte. Gnädige Mächte, rief die. Licht strömte aus dem Kreis und ein Geräusch wie das Stöhnen der TARDIS erfüllte die Luft. Keine Magie, nur Wissenschaft. Keine Magie, nur Wissenschaft, wiederholte Alex wieder, als der Doktor langsam vom Boden abhob, eingehüllt von knisternder violetter Energie. Drakes verzerrte Stimme hallte durch den Spiegel. Was ist das? Was geschieht hier? Die Luft war angefüllt mit Ozon und ein monströser Schatten legte sich um den Körper des Doktors. Er tut es wirklich, sagte Dee und umklammerte Alex' Arm. Der Doktor ruft die Bestie zu sich. Brandon schlug die Augen auf und stellte fest, dass er frei war. Das Kraftfeld war verschwunden und Drake kniete mitten in seinem Kreis. Er schnappte sich die Scherbe, die Ben hatte fallen lassen, und brüllte in das Glas. Was immer der Doktor tut, er soll nicht aufhören. Drake wird schwächer. Zu früh gefreut, Junge, donnerte Drake. Mein ist die Herrschaft über die Zeit. Abrupt schlug der Doktor die Augen auf, als um ihn herum eine Sphäre aus violetten Blitzen aufflackerte. Nein, schrie er entsetzt. Der Kreis! Alex blickte zu Boden. Die Brandmalerei des Doktors verblasste und der Fels glättete sich. Der Doktor ließ sich zu Boden fallen und die gespenstische Energie folgte jeder seiner Bewegungen. Hastig griff er zu seinem Schallschraubenzieher und versuchte wiederherzustellen, was der Stein aufgesogen hatte. Doktor, rief Alex, was kann ich tun? Zeitsturm lokalisiert, zischte der Doktor durch zusammengebissene Zähne. Versuchen, die Jahre zurückzudrehen, wird nicht funktionieren. Ich bin aus härterem Holz geschnitzt und älterem dazu. Die herumwirbelnde Energie nahm zu und der Doktor schrie auf. Der Schallschraubenzieher entglitt seinen Fingern und rutschte über den Stein. Er warf den Kopf zurück und verschwand in einer Lohe gleißenden Lichts. Kaum war sie verblasst, war da ein anderer Mann in dem Sturm. Er trug die Kleidung des Doktors, aber eine Strähne seines glatten braunen Haars fiel ihm in die Stirn und sein markantes Kinn reckte sich nach vorn. Oh nein, sagte die jüngere Gestalt und starrte ihre langen Finger an. Auf gar keinen Fall! Sein Körper löste sich in geschmolzenem Licht auf. Eine Sekunde später kam wieder ein anderer in der Jacke des Doktors zum Vorschein. Ein dünner Mann mit Wuschelfrisur, langen Koteletten und zum Sterben schönen Wangenknochen. Wer sind Sie? Schrie Alex, als der Mann sie betroffen anstarrte. Alex, ich bin's. Der Doktor. Jedenfalls der, der ich einmal war. Drake hat mich in einen Degenerationszyklus gelockt. Sein Gesicht veränderte sich ein weiteres Mal. Nun hatte der Doktor stechend blaue Augen, eine lange Nase und eine Kurzhaarfrisur. So viel Energie. Das ist fantastisch. Aber ich wäre nicht lange. Sollte niemand... Der neue Doktor griff zu dem Schallschraubenzieher, als sein Körper sich wieder in Licht auflöste. Nun war er viel älter, hatte traurige Augen und einen struppigen Bart. Muss den Zyklus abschließen. Wieder blitzte es. Der war jung und sein langes Haar flatterte ungebändigt im Wind. Muss wieder die Kontrolle übernehmen. Dann war er klein und hatte Augen, die viel älter zu sein schienen als er selbst. Kann's nicht greifen. Alex drückte Dee den Spiegel in die Hand. Brandon brüllte durch das Glas. Alex, was hast du vor? Sie rannte zum Kreis, aber der Doktor riss eine Hand hoch, um sie aufzuhalten. Nun war er stämmiger und hatte einen Wust blonder Locken. Nein, Alex, donnerte er. Bleiben Sie zurück! Der nächste Lichtblitz. Und er war noch jünger und hatte feines, flaumiges Haar. Sie würden hier drin keine Sekunde überleben. Drake denkt, er hätte gewonnen, aber da ist etwas, das er nicht bedacht hat. Und was? Brüllte Alex in dem Sturm. Nun war der Doktor ein großer Mann mit einer wilden Lockenmähne, noch wilderen Augen und einem breiten Grinsen. Ich weiß nie, wann ich aufgeben sollte. Mit einem trotzigen Aufschrei warf sich der Doktor aus dem Kreis hinaus und rollte gefährlich nah an den Rand der Klippe heran. Der Zeitsturm fegte hinter ihm her. Heiliger Bimbam, tut das weh, sagte er und blickte unter einem üppigen Schopf graue Haare hervor. Also Alex, worauf warten Sie? Vervollständigen Sie den Kreis! Alex schnappte sich den Schallschraubenzieher und richtete ihn auf den Stein. Aber ich weiß nicht wie! Die erschien mit einem Fetzen Papier in der Hand neben ihr. Der Doktor hat diese Skizze gemacht, sagte er. Alex konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Sie war in grüner Tinte gezeichnet worden. Wie aktiviere ich das Ding? Schrie sie und schüttelte den Schallschraubenzieher. Telepathischer Schaltkreis, antwortete ein weiterer neuer Doktor, der sich vor Schmerzen krümmte. Sie müssen nur daran denken. Das ist verrückt. Das wird nie... Oh. Der Schallschraubenzieher erwachte zum Leben und zog eine tiefe Linie in den Stein. Zug um Zug kopierte sie das Muster des Doktors und schloss den Kreis, den Drake durchbrochen hatte. Als sie dann den Doktor anblickte, sah sie das Gesicht eines alten, weißhaarigen Mannes aus dem Zeitsturm starren. Was jetzt? Vertrauen Sie mir, mein Kind? Fragte der Doktor. Immer! Der Doktor begann erneut mit der Anrufung und Alex keuchte auf, als sie sich plötzlich unstet in die Luft erhob. Was geht hier vor, Doktor? Fragte sie, als ihre Haut zu leuchten begann. Du wirst zu der Kreatur, keuchte die. Sie wird was? Schrie Brandon durch den Spiegel. Nein, donnerte Alex mit der Stimme des dunklen Glimmers. Ich rufe sie! Ich beherrsche sie! Sie konnte Drake weit entfernt auf seinem Schiff schreien hören. Konnte weit entfernt in der Vergangenheit Rassilon von Gallifrey schreien hören. Gut, sollten sie nur leiden für das, was sie dem Glimmer angetan hatten. Alles, was er wollte, war im Meer der Zeit zu schwimmen, frei zu sein. Dann ertönte eine neue Stimme, fremd und vertraut zugleich. Sie drehte sich um und sah den Doktor zu ihr aufblicken. Sein langes weißes Haar wurde dunkler, die Runzeln in seinem Gesicht milder. Hören Sie zu, mein Kind. Konzentrieren Sie sich auf die Kreise. Auf die hier und auf die auf Drakes Schiff. Löschen Sie sie aus. Exakt zur gleichen Zeit. Nicht vergessen, das ist keine Magie. Es ist Wissenschaft. Unterbrechen Sie die Energiekreise. Alex, schaffen Sie das. Sie spürte, dass Drake versuchte, die Kontrolle wieder an sich zu reißen. Er war so stark. Da waren so viele Stimmen in ihrem Kopf. Der Doktor, der mit jeder Minute jünger wurde. Drake, manisch, wahnsinnig. Brandon, der sie anbrüllte, sie solle aufhören. Sie konnte das nicht tun. Es war zu viel für sie. Nein, sagte plötzlich eine Stimme, die lauter war als all die anderen. Wir sind eins. Wir sind zusammen. Es war der Glimmer, der in ihrem Kopf zu ihr sprach. Sag mir, was ich zu tun habe. Sag mir, dass ich frei sein soll. Tu es, schrie sie. Jetzt! Auf der Revenge heulte Drake vor Wut, als die knisternde Energie den Kreis auslöschte, den er in das Holz gezogen hatte. Exakt im selben Moment verschwand auch der eingebrannte Kreis in dem Stein unter Alex. Im einen Moment war er da, im nächsten nicht mehr. Und das Gleiche galt für den Glimmer. Alex krachte mit einem Aufschrei zu Boden. Die war sofort an ihrer Seite. Die Wolken waren fort. Blauer Himmel dehnte sich über dem Meer aus. Aber alles, was Alex interessierte, war der Doktor. Sie rannte zu der zitternden Gestalt, die zusammengerollt am Rand der Klippe lag. Nein, keuchte sie, als sie auf einen kleinen, 7 oder 8 Jahre alten Jungen hinabblickte. Er zitterte heftig und seine Haut fühlte sich unter ihren Fingern kalt an. Doktor? Der Junge schaute zu ihr empor und fragte mit schwacher Stimme: Haben wir es geschafft? Und der Glimmer? Weg! Aber was ist mit Ihnen? Körper hat Schaden gelitten, keuchte er. Degenerationszyklus kann ihn nicht stabilisieren. Was kann ich tun? Er bemühte sich um ein Lächeln. Sie haben genug getan. Alle gerettet. Aber sie nicht. Nichts bleibt ewig. Nicht einmal ich. Nein! Die kauerte sich neben sie und riss den Spiegel hoch. So darf es nicht enden. Er hielt sich das Glas vors Gesicht und schrie sein Spiegelbild an. Medenia, erhöre mich. Ich brauche dich, der Doktor braucht dich. Das Bild zeigte unverändert nur dies Gesicht. Das reicht nicht, hörst du. Nicht nach allem, was deine Magie, was deine Wissenschaft bewirkt hat. Ich höre dich, John Dee, sagte eine Stimme im Spiegel und allmählich zeigte sich Medinias Gesicht im Glas. Der Doktor stirbt, rief Alex. Kannst du ihm helfen? Es tut mir leid, sagte Medinia mit kummervoller Stimme. Das kann ich nicht. Nein, widersprach Dee, das ist unsere Schuld und wir müssen es wieder gut machen. Das Gesicht verschwand und Alex hörte ein Schluchzen. Einen Moment später ging ihr auf, dass sie selbst geschluchzt hatte. Dann kehrte Medinia zurück. Entschlossenheit spiegelte sich in ihren leuchtenden Augen. Du hast recht, John Dee. Es liegt in unserer Verantwortung. Wir müssen ein Elixier zubereiten. Sir Francis Drake ächzte. Sein Kopf fühlte sich an, als wäre eine Wildschweinrotte darauf herumgetrampelt. Er versuchte, sich vom Boden hochzustemmen. Wo war sein Hemd? Und was tat er auf der Revenge? Als die Erinnerung zurückkehrte, sprang er auf. Die Armada! Sie war schon am Horizont zu sehen. Da war noch etwas. Irgendwas mit einem Sturm. Aber er konnte sich nicht mehr erinnern, was genau. Er schaute an seiner Brust herab, in der Erwartung, verschlungene Tätowierungen auf seiner Haut zu erblicken. Wie kam er nur darauf? Hallo? Sagte eine Stimme, und Drake wirbelte so schnell um die eigene Achse, dass er beinahe den Halt verloren hätte. Ein Junge in seltsamer Kleidung stand neben seiner Koje. »Was hast du hier zu suchen?« fragte Drake und wollte zum Schwert greifen. »Kein Grund zur Panik«, sagte der Junge rasch und hob beide Hände. »Ich bin nur hier, um zu helfen, wegen der Armada.« »Ach ja?« fragte Drake, als ihn eine Woge der Übelkeit überwältigte. Er taumelte und der Junge lief herbei, um ihn zu stützen. »Na klar, Sie haben mich doch gefragt, wissen Sie noch, als wir Bowls gespielt haben?« »Bowls? Ich kann mich an gar nichts erinnern.« Er schaute den Knaben an. Zum ersten Mal seit Jahren empfand er Furcht. »Was wird aus uns werden?« »Keine Sorge«, entgegnete der Junge mit einem zuversichtlichen Lächeln. »Ich weiß genau, was Sir Francis Drake tun würde.« »Hier«, John Dee reichte Alex einen hölzernen Kelch. Die Flüssigkeit darin funkelte, als würde sie von innen leuchten. »Was ist das?«, fragte Alex, als sie ihn entgegennahm. »Restitution«, sagte Medinias Stimme im Spiegel. »Ich habe Medinias Anweisungen peinlich genau befolgt«, versicherte Dee und blickte auf den Doktor hinab. Der Junge lag in Felle gehüllt in Dees Hütte und sah aus wie ein Kind, das den Anzug seines Vaters trug. »Hier, trinken Sie«, sagte Alex und führte den Kelch an die Lippen des Doktors. Der Junge hustete und die Flüssigkeit lief an seinem Kinn herab. Er nahm einen tiefen Schluck, ehe sein Kopf zurückkippte. »Doktor?«, fragte Alex und fürchtete das Schlimmste. »John! John! Er bewegt sich nicht!« »Warte«, entgegnete Dee stoisch. »Es hat begonnen.« Der Körper des Doktors bäumte sich auf. Licht brach aus seinen Händen und seinem Gesicht hervor. Alex wandte sich ab. Das Licht war so grell wie heller Sonnenschein. Und sie hörte ein Geräusch, als würde die Welt in zwei Teile zerbrechen. Und dann war es vorbei. Das Licht, der Lärm, unheilvolle Stille kehrte in der Hütte ein. Plötzlich berührte eine Hand ihre Schulter. Alex drehte sich um und blickte in ein vertrautes Gesicht. Das alte graue Haar, das alte faltige Gesicht, das alte schiefe Grinsen. »Doktor«, rief sie und schlang die Arme um ihn. »Ja, ja«, sagte er und versuchte, sich aus der Umarmung zu befreien. »Freut mich auch, Sie zu sehen, aber ich brauche den Spiegel. John, bitte.« Die reichte ihm das Glas und der Doktor musterte sein Abbild. »Sie ist weg«, stellte er schließlich fest. »Die Verbindung ist abgebrochen.« »Mein Engel«, hauchte die mit einer Stimme, die vor Kummer zu versagen drohte. »Es tut mir leid«, sagte der Doktor und gab ihm den Spiegel zurück. »Aber es ist besser so, zumal ich nun weiß, wer sie ist.« »Wirklich?«, fragte Alex. »Wer ist sie?« »Das erzähle ich Ihnen unterwegs«, antwortete der Doktor und sprang auf. »Wo ist der Schallschraubenzieher?« Alex zog ihn aus der Tasche und gab ihn zurück. Der Doktor schaltete ihn ein, worauf ein leises Surren ertönte. »TARDIS-Detektor«, sagte er und rannte aus der Hütte. »Wir müssen das alte Mädchen suchen. Wir sehen uns, John.« Mit einem zaghaften Lächeln folgte Alex dem Doktor. Die sah ihnen nach, ehe er sich wieder auf den Spiegel konzentrierte. Sanft und liebevoll strich er mit den Fingern über die Oberfläche und flüsterte leise in der Stille: »Medinia, bist du da?« Er bekam keine Antwort. Brandon kniete in Drakes Kabine. Karten lagen über den Boden verstreut. Er konnte den Admiral auf Deck hören, wo er voll bekleidet und weitgehend im Besitz seiner Fähigkeiten jedermann Befehle erteilte. Als ein vertrautes Geräusch erklang, sprang Brandon auf. Die TARDIS materialisierte sich vor Drakes Koje. Die Türen öffneten sich und Alex warf sich in die Arme ihres Bruders. »Ja, ja, wirklich rührend«, brüllte der Doktor aus dem Inneren. »Und jetzt halten Sie sich mal ran!« Brandon und Alex hasteten in den Kontrollraum und die Tür schloss sich krachend hinter ihnen. »Was ist mit der Armada?«, fragte Brandon. »Drake kriegt das hin. Wir haben inzwischen andere Orte zu bereisen, Schwestern zu besuchen.« Alex trat zu ihm an die Konsole. »Schwestern?« Der Doktor zog an einem Hebel und die TARDIS verschwand im Zeitvortex. »Dieser Trank, den Sie mir gegeben haben, der Ihnen das Leben gerettet hat. Ich habe den Geschmack wiedererkannt. Mir ist nur ein Ort bekannt, an dem solche Elixiere gebraut werden.« »Und dort reisen wir hin?«, hakte Brandon nach. »Oh ja«, sagte der Doktor und musterte sein Spiegelbild im Scanner. »Machen Sie sich besser ein bisschen frisch. Wir sind auf dem Weg zur Schwesternschaft von Khan.« Sie hörten Doctor Who, die verlorene Magie von Kevin Scott, gelesen von Lutz Riedel. Eine Produktion von Lübbe Audio 2017.